Anti-Deutschrap, jetzt mal in echt. Habt ihr Vögel euch da nicht ein bisschen überschätzt? Wer feiert euren Dreck? Kleine Kinder, keine Banger, keine Männer. Enge Hose tragende, pubertierende Pissblanken, die bei der Polizei Hilfe fragen. Wenn wir sie die Stadt jagen, plötzlich stellt der kleine Gangster-Rapper fest. Die Story hier ist echt und deshalb kicke ich diese Szene mit harten Fakten. Was kommt ihr, wer ihr seid, ihr Spasten? Auf der Straße werden wir euch schlachten und das ohne Probleme. Aber damit so was nicht passiert, bleibe ich von euch lieber distanziert. Ich bin anti alles, hast du das jetzt kapiert? Du kleine Bitch, ich misshandel dich, bis du begreifst, dass Hack der Inbegriff von Straße ist. Ich fand eure Fassade ja ganz schick, aber ich bin dicker, aber ich bin, aber ich bin. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Hey, sorry, aber ich bin leider der King besser. Ihr nehmt es einfach hin oder ich zeig dir, wie anti ich wirklich bin. Sowas hast du noch nie gesehen. Auf einmal geht es um dein Leben. Bitte Schark, bitte lass mich am Leben. Das muss ich mir nochmal stark überlegen. Jetzt spiel mir nach meinen Regeln. Also mach dich nicht lächerlich oder ich zerschmetter dich. Besser nicht, hab da keinen Bock drauf. Halte Abstand von der Szene, bleibe anti alle. Ich hab wirklich nen Rat ab, ich zerhämmer dich. Das selbst der beste Arzt kann nicht mehr machen. Schark hat deine Fresse zermatt. Aber damit, dass sowas nicht passiert, bleib ich lieber distanziert von eurem Autotune-Gehule. Ich bin auch alte Schule, ich war schon am Block der Coole. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Aber ich bin dicker, aber ich bin. Sage sag ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles, sage ich nicht alles,